Herr Mossi, Sie haben also jetzt gehört, was damals von der Polizei und von dem Ermittlungsrichter zu Protokoll genommen worden ist. Meine erste Frage geht nun dahin, ist das, was zu Protokoll genommen worden ist, von Ihnen auch in diesem Sinne gesagt worden? In etwa, ja. Ja, in etwa, das ist mir zu unbestimmt. Sie haben es ja jetzt gehört. Ist irgendetwas in das Protokoll hereingekommen, was Sie nicht gesagt haben oder was Sie anders gesagt haben? Das ist nicht meine Formulierung. Es ist zeitweilig die Formulierung des Amtsgerichtsrats. Ja, es ist nicht Ihre eigene Formulierung. Es sind meine Worte und sie klingen anders. Aber es kommt ja letzten Endes auf den Sinn und auf den Inhalt an. Und dieser Sinn und Inhalt entspricht dem, was Sie den beiden Herren... Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, was ich damals sagte. Sie können sich nicht mehr so genau erinnern, was Sie damals sagte. Warum befanden Sie sich damals in einem seelischen Ausnahmezustand? Ich befand mich damals in einem sehr schlechten nervlichen Zustand. Sie befanden sich in einem sehr schlechten nervlichen Zustand. Und wollen Sie uns vielleicht in diesem Zusammenhang gleich sagen, erstens einmal, wie sich dieser schlechte nervliche Zustand äußerte und zweitens, wie Sie zu diesem schlechten nervlichen Zustand gekommen sind, also vielleicht das Zweite zuerst. Wieso sind Sie in diesem schlechten... Ich bin in diesen nervlichen, schlechten Zustand gekommen durch Zeitungen, Zeitschriften, Reporter, besonders Reporter und überhaupt durch die ganzen Leute, die mich dauernd fragten, die dauernd auf mich einwirkten und dauernd die Zeitung und dauernd rief jemand an. Immer war etwas los und ich war vollkommen durcheinander. Sie wohnten damals in der Wohnung Ihrer Mutter in der Karlbachstraße. Ja, konnten Sie sich denn gegenüber diesen... Leuten nicht abkapseln. Ich meine, sie hätten ja bloß sich in der Wohnung einschließen brauchen und das Telefon aushängen brauchen. Und dann ich kann mich doch nicht selbst einschließen. Ich muss ja auch mal an die frische Luft gehen. Ja, sicher. So wird es ja wohl nicht gewesen sein, dass die Leute Sie auf Schritt und Tritt verfolgt haben. Zeitweilig war es so. Also, diese Veröffentlichungen, sagen Sie, vor allem diese Veröffentlichungen in den Illustrierten und dann das Bemühen der Reporter um Information seitens Ihrer Person, sagen Sie, hat Sie in einen schlechten nervlichen Zustand versetzt. Ja, und außerdem Verhaftung meiner Mutter war natürlich das Primäre. Und das Primäre war die Verhaftung Ihrer Mutter. Ihre Mutter ist verhaftet worden am 3. Oktober. Am 3. Oktober, am 3.10. Immerhin haben Sie nun zum ersten Mal diese Angabe vor der Polizei am 8. November gemacht. Übrigens auch die vom Ermittlungsrichter stammt vom 8. November. Also dazwischen sind also wieder 5 Wochen vergangen. Ja, wo ich meine Nerven verloren habe. Aber Sie sagen, in diesen 5 Wochen wäre es gewesen, wo Sie in erster Linie die Nerven verloren haben. Nun, das war also der Grund, warum Sie die Nerven verloren haben. Jetzt sagen Sie uns, wie sich das geäußert hat, wie sich dieser schlechte nervliche Zustand geäußert hat. Es hat sich so geäußert, dass ich so zu jemand das sagte, zum anderen das, und es widersprach sich gerade. Und ich war mir nicht bewusst, was ich sagte praktisch. Es war ganz eigenartig. Ich erzählte eine belanglose Geschichte einem Bekannten oder einer Freundin von mir und sagte ungefähr 5 Minuten später genau das Gegenteil. Ja, also solche Dinge gibt es. Durcheinander. Also Menschen, wenn sie konfus sind oder wenn sie durcheinander sind, sich widersprechende Dinge sagen, heute das und morgen jenes. Aber mir ist noch kein Fall bekannt geworden, wo also eine gewisse Nervenbelastung dazu geführt hätte, nun gerade den Menschen, an dem man am meisten hängt und der dann am meisten bedeutet, so schwer zu bezichtigen, wie Sie es getan haben. Ja, vielleicht kann ich Ihnen eine Erläuterung geben. Zum Beispiel an diesem 8. November, wo morgens um 7:45 die Polizei zu mir kam. Und ich um 11:30 fertig war, musste ich zum Anwalt gehen, zu meinem Anwalt, um dort für die Zeitschriften und so weiter überhaupt eine eidesstattliche Erklärung abgeben. Und in dieser eidesstattlichen Erklärung steht drin, dass ich an Eidesstatt erkläre, dass meine Mutter nichts damit zu tun hat. Und anschließend ging ich zum Ermittlungsrichter und bestätigte das, was ich morgens gesagt hatte. Das ist eben das Unverständliche. Eben. Für mich heute auch. Wieso kommen Sie dazu, irgendetwas, und zwar vor zwei verschiedenen Stellen, wenn Sie, sagen wir, vor der Polizei so und vor dem Ermittlungsrichter so gesagt hätten, dann könnte man, wäre das eine glaubhafte Erklärung, dass Sie eben nun völlig durcheinander waren, überhaupt nicht mehr wussten, was Sie sagten. Aber Sie haben vor der Polizei und vor dem Ermittlungsrichter genau das Gleiche gesagt. Und zwar, wenn man also den Protokollen, die Sie ja im Wesentlichen bestätigen, glauben darf, so detailliert und so ausgeschmückt, dass also von einer Konfusheit eigentlich wenig zu bemerken ist bei den Kursen. Ja, mir wurde das zum Beispiel von Herrn Amtsgericht Ziegel Punkt für Punkt durchgelesen, steht ja auch im Protokoll. Moment mal, war es so, dass der Herr Amtsgerichtsrat Ziegel Ihnen zunächst das ganze Protokoll der Polizei vorgelesen hat, oder hat er Sie zunächst aufgefordert, bitte erzählen Sie mir doch mal die ganze Geschichte? Meines Erachtens hat er es mir vorgelesen. Ich kann mich nicht mehr an diesen Tag erinnern. Er hat es Ihnen wohl vorgelesen, aber er hat es Ihnen nach seinem Protokoll, das er diktiert hat, erst vorgelesen, nachdem er Sie aufgefordert hatte, die ganze Geschichte von sich aus nochmal zu erzählen. Und dann erst hat er Ihnen die Niederschrift, die die Polizei mit Ihnen aufgenommen hat, vorgelesen. Also es war nicht so, wenigstens, wenn das Protokoll richtig ist. Vorläufig müssen wir uns ja mal das annehmen. Wir werden ja auch den Ermittlungsrichter danach fragen. Aber wenn es so gewesen ist, dass Sie also bei der Polizei, und das war, glaube ich, am Vormittag, nicht? Ja. Und die Vernehmung beim Ermittlungsrichter war am Nachmittag, wenn Sie da detailliert die gleiche Schilderung gegeben haben, dann möchte ich das eher als einen Zustand von Konzentriertheit als von Konfusheit bezeichnen. Ja, wenn es so gewesen ist. Aber der Amtsgerichtsrat Ziegel las also Punkt für Punkt das Ganze runter, also Punkt für Punkt. Bei jedem Punkt wartete er und sagte, können Sie mir da Einzelheiten oder genauere Angaben machen? Und dann sagte ich, ja, ich war nicht fertig, ich wollte bloß wegkommen. Ja, so ich sagen Sie, aber werden. Das stimmt nicht überein mit dem, was im Protokoll steht. Ich wollte nur fertig werden. Im richterlichen Protokoll, Sie hatten es ja vorher gehört, wo es heißt, die Zeugin schilderte zunächst ihr gesamtes Sachwissen mit ihren Worten eingehend im Zusammenhang. Die Aussagen der Zeugin deckten sich dabei fast in allen Fällen, in allen Punkten im Einzelnen mit den Angaben, die in der Niederschrift der Kriminalpolizei niedergelegt sind. Der Zeugin wurde nunmehr, also das nunmehr steht zwar nicht drin, aber das ist anzunehmen, dass das jetzt erst dann geschehen ist, der Zeugin wurde die Niederschrift nochmals Satz für Satz vorgelesen. Also vorausgegangen sein muss also eine Darstellung, eine nochmalige Darstellung der Dinge ihrerseits. Also wie gesagt, ich kann mich an den Tag sehr schwach erinnern, weil ich eben an diesem Tag morgens nämlich um 7:45, denken Sie mal, wenn Sie um 7:45 von der Polizei rausgeschmissen werden, aus dem Bett praktisch, und dann die Vernehmung haben, und dann bis um 10:40 geht die Vernehmung, dann zum Anwalt und dann anschließend wieder um 2 Uhr zum Ermittlungsrichter. Wann waren Sie beim Anwalt? Um 11:30. Um 11:30 bei Herrn Rechtsanwalt Karl Urban. Dr. Kückelmann. Bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Kückelmann. Ja. Und bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Kückelmann, sagen Sie, haben Sie im Beisein von meinem Vater? Im Beisein Ihres Vaters genau das Gegenteil angegeben. Also mit anderen Worten, Sie haben Herrn Kückelmann gesagt, was ich jetzt gerade bei der Polizei gesagt habe. Nein, ich habe überhaupt nichts von der polizeilichen Vernehmung gegenüber Herrn Dr. Kückelmann erwähnt. Ja, warum denn das? Das weiß ich nicht. Es war doch Ihr Anwalt, es war doch der Mann Ihres Vertrauens. Ja, er hatte... Das ist doch eine unerhört wichtige Sache gewesen. Die habe ich ihm aber nicht gesagt. Sie, warum, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Ja, no, wissen Sie... Sie werden verstehen, dass wir uns natürlich über diese Dinge Gedanken machen. Sie sind ja kein kleines Kind mehr, sondern Sie sind eine gewandte junge Dame, die in einem Milieu aufgewachsen ist, das also nicht gerade sich auf, also nicht etwa so mit einem ganz Unbedeutenden zu vergleichen ist. Da müssen Sie sich doch Gedanken gemacht haben. Wenn Sie Vormittag bei der Polizei Ihre Mutter so schwer belasten, und Sie gehen dann zu Ihrem Anwalt und sagen ihm von dem nichts,

die Kriminalpolizei da vorher informiert haben könnte. Hätte können. Ne? Und die erzählt mir das Punkt für Punkt die ganze Geschichte runter und ich sagte immer nur, so ungefähr. Ja. Ich war also völlig perplex, das war also ein Schlag ins Gesicht, dass die mir von Anfang an das sofort sagten. Sie haben aber... Da war ich dermaßen durcheinander und fertig. Einfach. Wussten Sie dann in dem Moment? Da in dem Moment glaubte ich zu wissen, dass das Tatsache war, was wir zusammen kombiniert hatten. Also Sie wollen damit sagen, in dem Augenblick, wo Sie diese Aussage am 8.11. sowohl vor der Polizei wie vor dem Ermittlungsrichter abgegeben haben, glaubten Sie selbst daran, dass Ihre Mutter Ihnen ein Geständnis abgelegt hat? Ich glaubte nicht fest daran. Ja, nicht absolut fest. Ja, weil ich wiederum die Drohung nachgedacht habe. Dann hätten Sie ja sagen können, ich halte es für möglich, so wie es also die Polizei sieht, oder wie es der Herr Nils von der Heide sieht, gut, das hat natürlich hätte ich die gewisse logische Gründe für sich und so könnte es gewesen sein, aber was hat Sie darüber hinaus veranlasst zu behaupten, meine Mutter hat mir das erzählt? Hat Herr Nils von der Heide, gesagt, Sie müssen sagen, vor der Polizei sowohl wie vor dem Ermittlungsrichter, dass Ihre Mutter Ihnen gegenüber ein Geständnis abgibt? Ja, wir haben das auch erörtert, was war denn da? Ja. Ja, ich habe ihn auch gefragt, woher soll ich das denn wissen? Sagt er, das muss ja deine Mutter erzählt haben, oder? Irgendwie ist es. Ich weiß es nicht mehr. Fräulein Kosi. Ich kann auch sein, dass ich in dem Moment, als die Polizei kam. Wenn Sie, ich habe es Ihnen schon einmal vorgehalten, wenn Sie nichts anderes der Polizei gesagt hätten, als dass Sie diese Version für möglich hätten. Wenn das so formuliert wird, ja. Dann würde ich Ihnen ohne weiteres das, könnten wir ohne weiteres das glauben, was Sie heute gesagt haben. Wenn Sie aber darüber hinaus sagten, das und das hat mir meine Mutter erzählt, und zwar nun wieder unterscheiden, das weiß ich bestimmt von meiner Mutter, das kann ich unter Umständen auch gelesen haben, das weiß ich jetzt wieder von meiner Mutter, dann geht doch das weit über das hinaus, was eigentlich von Ihnen verlangt wurde. Ich wollte meine Schilderung ja eben glaubwürdig machen. Und um Ihre Schilderung glaubwürdig zu machen, eine Schilderung, an die Sie selbst nur mit halbem Herzen glaubten, waren Sie bereit, Ihre Mutter als eine Mörderin hinzustellen? Nein, ich muss noch vorher sagen, dass die Polizeibeamten mir gesagt haben, dass meine Aussage keineswegs meine Mutter belastet hat, sondern nur Herrn Fehrbach. Das ist ein Kollegen, Herr Herzfeld. Ja, es ist wollen Sie ihn aber noch mal wiederholen? Was hat, ich bin jetzt gestört worden, was hat welcher Polizeibeamte hat das zu Ihnen gesagt? Schillinger oder Eckhardt, ich weiß nicht mehr so genau. Schillinger oder Eckhardt hat gesagt, wenn Sie zugeben, dass Ihre Mutter Ihnen ein Geständnis abgelegt hat, dann schadet das nur dem Herrn Fehrbach. Ich würde damit nur Herrn Fehrbach belasten, nicht aber meine Mutter. Naja, also, Fräulein Kosik, das ist aber doch höchst unwahrscheinlich, dass Sie so etwas, wenn es gesagt worden wäre, als bare Münze hingenommen hätten. Wenn Sie der Polizei gegenüber erklären, meine Mutter hat mir ein Geständnis abgelegt, so konfus können Sie ja nun nicht gewesen sein, dass Sie nicht wussten, dass das neben Herrn Fehrbach in erster Linie Ihre Mutter aufs Schwerste belastet. Außerdem wurde das wiederholt, und zwar von Herrn Staatsanwalt Rüth, und zwar im Beisein meines Anwalts Dr. Kückelmann, und zwar im Dezember, sagte er, dass ich bei meiner damaligen Aussage keineswegs meine Mutter belastet habe, sondern nur Herrn Fehrbach, schwerstens. Naja, also wir werden dann unter Umständen gezwungen sein, da weitere Ermittlungen in dieser Richtung anzustellen. Ich möchte zunächst die Zeugin zunächst mal vielleicht, aber damit wir es nicht vergessen, Würden Sie Herrn Rechtsanwalt Kückelmann von seiner Schweigepflicht als Anwalt entbinden? Ja. Und ich bitte gleichzeitig Herrn Rechtsanwalt Dr. Müller-Meining. Ja. Und Herrn Rechtsanwalt Dr. Müller-Meiningen, haben Sie mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Müller-Meiningen auch verhandelt? Ich habe schon bis öfter mit ihm gesprochen, also schon mal. Nein, in dieser Sache meine ich. In dieser Sache haben wir auch schon gesprochen, ja. Ja. Sind die beiden Herren im Sitzungssaal, Herr Dr. Müller-Meining und Herr Kückelmann? Ja, Herr, dann muss ich Sie also bitten, vorläufig den Saal zu verlassen. Hat Ihnen auch der Ermittlungsrichter erklärt, mit dieser Aussage würden Sie ja Ihrer Mutter nicht schaden, sondern höchstens Herrn Fehrbach? Nein, er hat mir gar nichts erklärt. Er hat Ihnen gar nichts erzählt. Er hat Ihnen also gar nichts erzählt. Ja nun, also Sie waren doch immerhin, wir werden dann später noch kurz auf Ihren Lebenslauf, auf Ihre Schulausbildung zu sprechen kommen, aber ich habe schon erwähnt, Sie sind eine lebenserfahrene junge Dame und ich kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sie wirklich geglaubt haben, wenn Sie vor der Polizei behaupten, meine Mutter hat mir den Mord eingestanden, dass damit nicht Sie, sondern nur Herr Fehrbach belastet werden soll. Ich war damals so durcheinander, war gewillt, ja, alles Mögliche zu glauben. Sie, jedes Durcheinander hat natürlich auch seine Grenzen. Ich hatte den Schock am Morgen. Ich habe Ihnen schon vorgehalten, dass Sie bei Ihren Aussagen, die Sie vor der Polizei und dann vor dem Ermittlungsrichter gemacht haben, nicht wenigstens, wir werden die Herren ja noch hören, aber allein nach dem Protokoll, das uns vorliegt, nicht den Eindruck einer völlig verwirrten Person machen. Ich kann Wann ist Ihnen denn, Fräulein Gossi, zum ersten Mal zum Bewusstsein gekommen, dass Sie hier Unheil angerichtet haben? Kurz darauf. Warum haben Sie dann nicht Veranlassung gesehen, sofort in diesem Augenblick, also kurz darauf, das darf ich annehmen, in den nächsten Tagen, wenn ja. Ich sage. Warum haben Sie dann nicht sofort Anlass genommen, diese Angaben zu widerrufen, sondern haben gar nichts getan und erst nach geraumer Zeit durch Herrn Rechtsanwalt Kückelmann an das Gericht ein Schreiben richten lassen, dass Sie nunmehr die Aussage verweigern? Nicht nach geraumer Zeit, am nächsten Tag auch. Ja, aber da wäre es doch nur natürlich gewesen, wenn Sie gesagt hätten, es war drei Tage später. Wenn Sie nun gesagt hätten, ja, keineswegs die Aussage jetzt verweigern, sondern ich will bekunden, dass das alles, was ich gesagt habe, falsch war. Ich dachte, der richtige Ort, der richtige Zeitpunkt wäre die heutige Verhandlung. Das ist eine sehr eigenartige Einstellung, denn damals, das hat Ihnen wohl auch Herr Rechtsanwalt Kückelmann gesagt, war ja das Hauptverfahren gegen Ihre Mutter noch gar nicht eröffnet. Und das wussten Sie ja wohl auch, dass eines der schwerwiegendsten Verdachtsmomente oder schwerwiegendsten Belastungsmomente Ihre Aussage war. Also hätte es doch für einen jeden auch nur halbwegs vernünftigen Menschen Anlass sein müssen, sofort zu sagen, sofort zur Polizei zu laufen, stehenden Fußes oder zum Richter und zu sagen, Gottes Willen, was habe ich angerichtet? Bitte nehmen Sie zu Protokoll, dass alles falsch war. Wozu mussten Sie da warten vom 8.11. bis heute zum 14. Mai? Ich war der Ansicht, wenn ich das damals gesagt hätte, hätte mir das kein Mensch geglaubt. Hätte mir kein Richter geglaubt, warum, niemand. Warum hätte denn das kein Mensch geglaubt? Ich erst das sage, sofort. Sind Sie sich nicht bewusst, dass je länger man mit einer solchen, mit einem solchen Widerruf zögert, dass umso unglaubwürdiger unter Umständen dieser Widerruf sein könnte? Weil jeder Mensch natürlich im Laufe der Zeit Gelegenheit hat, mit allen möglichen Leuten zu sprechen, alle möglichen Beratungen entgegenzunehmen und dann sein Verhalten entsprechend einzurichten. Bin ich nicht drauf gekommen, vor allen Dingen dachte ich, dass diese Verhandlung, der Prozess sollte ja sowieso kommen, dass dieser Prozess hier Der richtige Punkt wäre der richtige Zeitpunkt, weil Sie ja doch gesagt haben, was vorher geschrieben und gesagt wurde, das gilt jetzt hier nicht, haben Sie doch zu Beginn des Prozesses gesagt. Oder? Ja, zu Beginn des Prozesses habe ich das gesagt, das ist richtig und das gilt natürlich auch heute, aber das war ja auch erst vor ungefähr 14 Tagen. Nicht? Ja, ja, ich wusste aber, dass Sie das sagen. Nach drei Wochen. Das wäre also, sagen wir, bestenfalls Ostern gewesen. Aber zwischen November und Ostern ist eine lange Zeit, Fräulein Trossel. Ja, wie gesagt, ich wusste, und während dieser Zeit saß Ihre Mutter in Untersuchungshaft und wusste nicht über ihr Schicksal, wie ihr Schicksal sein würde. Sie wusste natürlich von der Polizei, dass sie aufs Schwerste belastet hatten. Sahen Sie da keine Veranlassung, nun diese Last von ihr zu nehmen und ihr zu sagen, und zur Polizei zu gehen und das zu widerrufen und ihr damit eine Gewissheit zu geben und Sicherheit zu geben. Sie konnten sich die Gewissheit ausrechnen, dass es so sein wird. Ausrechnen. Sie konnten sich denken, dass es so ist. Sie konnten sich denken. Sie wussten das die ganze Zeit. Unser Verhältnis war ja auch nicht getrübt dadurch. Wenn Ihr Verhältnis überhaupt nie getrübt war, wenn also alles wieder in bester Ordnung war, dann ist es, wie gesagt, völlig für einen normalen, für einen Menschen, der normale psychische, der psychisch normal reagiert, völlig unverständlich, dass Sie dann überhaupt Ihre Mutter gebracht. Das ist mir auch völlig unverständlich. Auch völlig unverständlich. Nun zu den Einzelheiten in dieser Vernehmung, Fräulein Fossi. Sie haben, wir wollen jetzt da nicht alle die Vernehmung Wort für Wort durchnehmen, aber ich möchte doch Ihnen einige Dinge sagen, die in dieser Vernehmung vorkommen und die eigentlich darauf schließen lassen, dass Sie von jemand anderem und wahrscheinlich sogar von dem vermutlichen Täter wissen mussten. Zum Beispiel erklärten Sie damals, dass die beiden, nämlich Ihre Mutter und Herr Fehrbach, drum nach Darstellung Ihrer Mutter, einen Zug von Köln nach München benutzten, der ziemlich leer war. Und dass es doch dazu nicht ein normaler Zug war, sondern ein eingesetzter Zug, also ein Vorläufer. Das war, wie wir festgestellt haben, oder wenigstens bisher feststellen konnten, in keiner Zeitung zu finden. Und das sind Dinge, das ist ein Punkt, der also bis, man kann sagen, zur heutigen Hauptverhandlung, eigentlich jedenfalls am 8. November noch nicht in der Öffentlichkeit und überhaupt einem Dritten bekannt war. Er stimmt aber. Nun frage ich Sie, Fräulein Fossi, woher kommt Ihnen dieses Wissen zu, dass die beiden einen Zug von Köln nach München benutzten, der eingesetzt und ziemlich leer war? Was ich weiß, haben der Nils von der Heide und ich zusammen uns erdacht. Sie wollen also sagen, dass Herr Nils von der Heide Ihnen auch erzählt hat, die beiden hätten einen Zug benutzt, der ziemlich leer war, eingesetzten Zug. Nein, ich möchte betonen, dass nicht allein der Nils von der Heide mir die Geschichte eingeredet hat. Ich habe ja mit zusammen, wir haben beide zusammen die Geschichte uns aufgebaut. Am 8. November ist, so viel wir wissen, überhaupt noch nicht bekannt gewesen, dass hier ein Zug benutzt wurde, oder vermutlich ein Zug benutzt wurde, der ziemlich leer war und eingesetzt war. Im Gegenteil, die Einlassung Ihrer Mutter ging dahin, dass es sich um den fahrplanmäßigen Zug handelte und dass der so steckvoll war, dass sie gar keinen Platz fand oder lange keinen Platz fand. Es kann durchaus sein, dass ich es von meiner Mutter weiß, weil sie mir damals geschildert hat, wie sie eben von Köln nach München gefahren ist. Also Ihre Mutter hat Ihnen geschildert, dass sie von Köln nach München gefahren ist. Ja, eben. Warum soll Ihnen Ihre Mutter aber nun damals etwas anderes angegeben haben, als sie der Polizei und auch uns hier angegeben hat, dass der Zug nämlich völlig voll war? Mir hat sie gesagt, also es kann sein, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob sie mir das erzählt hat. Es ist durchaus möglich, als ich damals also von London zurückkam. Also sagen Sie uns nur, an was Sie sich noch genau erinnern können, gell? Weil das hilft uns nichts, dass Sie hier kombinieren und irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen, das ist nicht die Aufgabe des Zeugen. Der Zeuge soll nur über seine Beobachtungen und über Tatsachen berichten und nicht, wie es möglich gewesen sein könnte, dass das oder jenes der Fall war. Und nun frage ich Sie noch einmal, wissen Sie also genau, von wem Sie das Wissen über diesen Zug von Köln nach München haben? Ich kam aus London zurück nach Bonn und es war inzwischen ja natürlich bekannt, dass die Sache mit Pöcking passiert war, der Tod des Otto Brauns, der Friede Klo. Und Sie kamen zurück am 8. Juni, ja, nicht? Ich kam endgültig zurück am 8. Juni. Zwischendurch war ich am 20. bis zum 7. Aber Juni. Aber es waren nur einige Tage, nicht? Es waren 3 Wochen etwa. Oder 3 Wochen, ja. Und gerade in dieser Zeit, da war das natürlich auch schon bekannt, mir auch bekannt. Und da fragte ich, ja, wo warst du denn, wie war das denn? Sagte er, stell dir vor, ich war an dem Tag in München und da habe ich, also kurz am Donnerstag war ich in München und da habe ich Erledigungen gemacht und ja. Ich rede jetzt von dem Zug. Ja gut, und in dem Zusammenhang kann meine Mutter mir erzählt haben, dass sie mit dem leeren Zug kann, ist. Also Sie wissen es nicht genau. Ich kann es mit größter Wahrscheinlichkeit sagen, dass es mir erzählt hat. Sie können mit größter Wahrscheinlichkeit sagen, dass es Ihre Mutter Ihnen erzählt hat. Nun, war das eine Erzählung, die so unerhört wichtig war, nach x Wochen, ob sie nun mit einem leeren oder mit einem vollen Zug oder ob sie mit einem Vorzug oder einem Normalzug gefahren ist? Ich kann mich an Geschichten, die mir erzählt werden, sehr gut erinnern. Ja. Und Ihr Gedächtnis ist also offenbar ein sehr gutes. Meistens. Warum weichen Sie mir immer so aus, Fräulein Rossi? Also, eben sagten Sie, Sie können sich an alles noch sehr gut erinnern. Und wenn ich kann mich an Geschichten gut erinnern, sagt ich. An Geschichten können Sie sich aber an die Vorgänge bei der Polizei und an meinen Ermittlungsrichter, da können Sie sich da noch genau erinnern? Damals war ich in einem besseren Nervenzustand, damals im Mai 1960, aber damals eben am 8. November 1961. Ach so, ich glaube, Ihre Mutter hatte das schon bei dem ersten kurzen Aufenthalt, den Sie in Köln, von London aus in Bonn verbrachten, erzählt. Ja. Wissen Sie das jetzt bestimmt oder? Ich kann es mit größter Wahrscheinlichkeit sagen. Sie können es mit größter Wahrscheinlichkeit sagen. Und dann erzählten Sie auch bei der Polizei und später haben Sie es dann beim Ermittlungsrichter wiederholt, dass in der Mutter Ihnen erzählt habe, sie habe auf Fehrbach in der Nähe des Hauses gewartet, dasselbe aber selbst nicht betreten. Woher ist denn dieses Wissen? Das ist, haben wir uns bestimmt zu sagen, das ist unsere Geschichte. Das gehört zu unserer Geschichte. Das gehört zu Ihrer Geschichte. Dass nun im Hause dieser blaue Brief zurückgeblieben ist und dass Herr Fehrbach, beziehungsweise dass Ihre Mutter Herrn Fehrbach aufforderte, diesen blauen Brief wieder an sich zu nehmen, gehörte das auch zu Ihrer Geschichte? Ja, ich wusste ja zum damaligen Zeitpunkt, nämlich zum 8. November bereits, wie viel Wichtigkeit diesem blauen Brief beigemessen wurde. Also der blaue Brief musste also in der Geschichte vorkommen. Das wussten Sie aus Vernehmungen durch Herrn Rodatis? Wusste ich erst aus Vernehmungen von Herrn Rodatis, ich wusste es aus den Vernehmungen von Herrn Schillinger und Eckhardt, ich wusste es aus der Zeitung, ich wusste es von den Reportern, ich wusste es von allen Leuten. Ja, da wussten Sie also, dass diesem Brief große Bedeutung zukam. Ja. Wie kommen Sie also nun dazu zu sagen, dass Ihre Mutter Herrn Fehrbach zurückschickte oder zurückschicken wollte, diesen Brief nochmal zu holen, dass dem Brief große Bedeutung zukam? Das mag richtig sein, das ist auch richtig, aber das hat ja nun mit der Sache nichts zu tun, dass Sie also hier nun ein Detail bringen, das sich in das Tatgeschehen an sich wunderschön einfügt. Ja, ich musste meine Geschichte, die wollte ich damals ja sehr glaubwürdig machen. Und sie ist ja auch dadurch geworden. Ja, warum wollten Sie es denn glaubwürdig machen? Warum wollten Sie denn Ihre Mutter unter allen Umständen so schwer belasten? Weil mir der Nietzsche gesagt hätte, wenn ich das nicht so sagte, wenn man mir das nicht, ich muss das glaubwürdig vorbringen und sonst würde ich der Begünstigung belangt.